Krise der menschlichen Evolution und der Erfindung neuer bedrohlicher Geschöpfe des Necronomicon. Auf meinem Weg durch alte Tunnelsysteme kann ich die restlichen Mund an meinen Fingern abzählen. Staubpartikel im Licht krieg ich selber laufen, da wie schimmernde Nebel. Von Bayern Tropfen und Rohren vernehme ich das verlorene Übermeier seines Kindes. Tritt in einen nachtschwarzen Raum voller Elektromotoren, elektronisches Brummen und schwarz-rotes Blinken ein lautstarkes Hummen aus einem Sicherungskasten. Lässt mich die Waffe entsichert und sie fester umfassen. Ein Schritt vor den anderen, ja, ist nichts vermasseln. Keine Mut verschwinden, besser Messer, Nahkampf vor allem leise und langsam. Glas, Scherbe, Knirschen, wie Sand zwischen den Zähnen. Ich brüche mich vorwärts, dem Wimmern entgegen. Eine teppichdicke Staubschicht verwehrt frische Fußabdrücke aus dem Augenwinkel. Vernehme ich den Schatten einer fußballgroßen Spinne, die geräuschlos vorbeihuscht, in einem Luftschacht verschwindet. War das Geräusch aus dem Schaltschrank einer Überspannung? Oder war das Wimmern ein Lockruf einer noch übleren Falle? Spielt der Schrecken und die Panik mir Streiche auf den Streckenabschnitt der verwitternden Gleise, der Licht gegenschwindet und die Akkus geht zur Neige. Zugleich wurmen sich Porträts und Sprachstreifen auf der anderen Seite des U-Bahnhofs. Aufenthaltsabteile, eine kindliche Stimme wimmert und bittet: Onkel, wach auf, die Monster kommen, bitte schlaf nicht weiter. Ich glaube, er ist tot, oder? Onkel, Onkel, komm schon, steh auf, wir werden gefressen. Bitte wach auf, warum schläfst du noch? Lass uns zu Mama gehen. Er sagt, er kann hier nicht bleiben, er will mit mir weiter. Ein bisschen Teamarbeit geben uns beiden zu gut. Ich bin durch den blutverschmierten Raum, spare mir die Fragen zum Ablauf des Massakers. Sage, du musst stark sein, lehne mich hinab und suche die Leichen mit vorsichtiger Distanz. Die eine Hand am Gewehrgriff, die andere am Kinn. Sicher ich so ein Mistmann und bemerke Biss und Kratzer, zerrissene Gliedmaßen. Das war bestimmt kein Kätzchen auf der Suche nach Whiskas. Das war ein genmutierter Vielfraß im Wutblind und Blutrausch. Schleichspuren, Türen durch, eine Feuerschutztüre mit schwarz-roten Fingerabdrücken. Die Flasche lackiert, nur Spitze am Rahmen folgen der Schwerkraft und bildeten das, was sich dahinter verbirgt. Lässt sich nur unschwer erahnen, ich beuge mich blass mit scheinbar blutleeren Adern hinab zu dem rotznasigen Gesicht des kleinen Mannes von vielleicht 5 Jahren. Er wacht nicht auf, ich glaube, er ist tot. Er ist tot, oder? Wie komme ich jetzt nach Hause? Du nimmst mich mit? Ja. Ich kenne dich gar nicht. Wir müssen los. Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Du hast eine Waffe? Ja. Okay, dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Ich bin heute hier zu schweigen, nimm ihn auf deinen Arm, mit kleinen Händen suchen verzweifelt. Halt in meinen Haaren die Mütze, rutsch mir ins Gesicht, meine Tisch verkugelt sich und ich bemerke das Gewicht meines Schützlings im Genick. Okay, Mütze gerichtet, verlassen wir rücklings den berüchtigten Ort Richtung Heimatstation eines Waisenkindsflüchtlings. Ich kann nicht garantieren, dass wir beide dort ankommen, doch der Revolver sitzt locker und ich lade die Shotgun. Die auf vier Augen sehen, besser Reflex und Zieloptik. Wir sind wie ein Team im Helikopter-Cockpit, bewegen uns vorsichtig im schwachen Licht. Durch Morastiken schlägt der Fass so wie es die Tesla Strips und Fäden ziehen. Ich bin neben meiner Boots, bleibe nervend, doch ich kämpfe mich weiter durch den Kaugummi-ähnlichen Moderteppich, der den Boden bedeckt hält. Eine Rolltreppe zeichnet sich ab am Ende des Ganges. Ich studiere die Lage und schalte auf Nachtsicht. Doch wärmender Luftzug lässt die Optik beschlagen. Doch nicht lange Fackeln, ein wärmendes Feuer, etwas essen und schlafen. Gesellschaft ruft vielleicht ein Puzzleteil zum Verbleib des Knaben. Doch umso näher wir kamen, gestärkt von den heller werdenden Farben und der Aussicht auf Fusel von mir aus auf Wasser aus sauberen Flaschen. Um sich den brennenden Schweißstaub aus den Augen zu waschen, würde aus dem warmen Wind sein fauliger Atem lag und so weit das Klimmen der zündeten Barrikaden reicht. Verbrannte Garage gab es uns vor, als betraten wir das Maul eines schlafenden Drachen in die Propolis.